ich sagen? Die geht raus an alle Nomaden. Von Erfurt nach Köln. Von Dom zum Dom. Ja, Jetzt, seitdem ich von meinen Eltern entfernt auf Reisen bin, fühle ich mich im Kern wie meisten Kind bei der Suche nach dem heißen Sinn der kleinen Ewigkeit, nur ist es eklig weit, also bewege ich mich halt auf den Lebensasphalt in Richtung Freiheit, die ein Fluss empfängt, wenn man sich auskennt, dabei bleibt sein Schatten vorausrennen. Nur brauche ich auch mal Zeit, um mich mal auszuruhen, abzumatten, Resümee zu ziehen, den Rest der Welt lall auszubuhen. Deswegen suche ich nach Beinen verkauft wie ein Epileptiker, beweg mich tagtäglich und täglich wird es heftiger. Ich bin nicht lebensmüde, nur brauche ich Ruhe für morgen. Wie kann ich für Ruhe sorgen, wenn ich ständig im Bock von Russland Lärm und Musik bin? Vom Props ausgesetzt, wie konzig bin, Schweiß gebadet, Rain Flick bin. Ich brauche einen Tempel, nicht das Loch, wo meine Sachen stehen. Ich mein Zuhause, will mich aus und brauche eine Pause, ja. Sag mir, wo, Baby, sag mir, wo ist mein Zuhause? Sag mir, wo, Baby, sag mir, wo ist mein Zuhause? Sag mir, wo, ich bin zu Hause. Baby, sag mir, sag mir, wo, wenn ich nach Hause komm, dann mit der Gewissheit, dass das Wort dauerhaft für mein Dummes hier auf Dauer halt beschiss bleibt. Das reibt mich tagelang, ich bleib normaler Mann. Die Plätze greift mein Gedankengang, nur schwer komm ich dagegen an. Ihr seid der Meinung, alles kalter Kaffee, was ich sag. Den nächsten Platz, den nächsten Stand seh ich am nächsten Tag. Deswegen halt ich nie lang aus, außer am Mikrofon. Ich weiß, mein Refugium bleibt weg vom Publikum. Es gibt viele, dessen weiß ich, ist ausgeprägt. Das momentane Herznotleinen schlägt sich alles bein. Ich bewegt alles in das Kleinschein, wie von oben herab. Man nicht mehr Sinn für Ruhe, nur noch Sinn fürs Toben hat. Was ich sag, wirkt verboten hart. Ich sag nur, was ich fühle. Ich hab Hummel im Arsch. Dauernd sitzen ist für mich zu viel, will mich bewegen. Was bewirken, dass man Überschall. Ich will von Stadt zu Stadt, denn zu Hause bin ich überall. Yeah. Sommer 2001, Mr. Peli am Start. Die schiefen Brille. Danke. Alter, sind da aus.